Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Das Bedürfnis meiner Natur zwingt mich zu einer vermannigfaltigten Tätigkeit. Und ich würde in dem geringsten Dorfe und auf einer wüsten Insel ebenso betriebsam sein müssen, um nur zu leben. Wenn ich einen Menschen kennenlerne, frage ich sogleich, womit beschäftigt er sich? Dieweil ich bin, muss ich auch tätig sein. Tätig zu sein, ist des Menschen erste Bestimmung. Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen. Er liebt sich bald die unbedingte Ruhe. Drum geb ich gern ihm den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Rastloses Streben, ein Geist, der ungebändigt immer vorwärts dringt, nie und durch nichts zu stillende Gier nach neuen und immer weiteren Erfahrungen, das sind die Wesenszüge Fausts, einer Figur, die Goethes Leben länger begleitet hat als einer der Gefährten aus Fleisch und Blut. Es ist keine Kleinigkeit, das, was man im 20. Jahre konzipiert hat, im 82. darzustellen. Sein lebenslanges Interesse an diesem Stoff erklärt sich gewiss nicht durch die historische Vorlage. An heut, Mittwoch nach Viti anno 1528, dem Wahrsager, der sich genannt Dr. Jörg Faustus, gesagt, dass er zu der Stadt ausziehe und seinen Pfennig anderswo verzehre. Der historische Faust war ein Mann der Zeitenwende, des gewaltigen Umbruchs vom Mittelalter zur Neuzeit. Er verkörperte den Typus des Gelehrten und Projektenmachers, der aus den Schranken des Glaubens und der überlieferten Ordnung heraustritt und bedenkenlos nach allem greift, was ihm zu Erkenntnis, Macht und Reichtum verhilft. Arbeit und Tätigsein bekamen einen ganz neuen Wert. Das 16. Jahrhundert, in dem diese Entwicklung einen Gipfelpunkt erreichte, hat Goethe immer wieder beschäftigt. Götz, Egmont, Tasso und eben auch Faust sind Männer, die geprägt sind vom neuzeitlichen Bewusstsein ihrer Individualität. Und sicherlich die Renaissance mit ihrer Betonung von zupackender Energie und Aktivität Goethes eigenem Lebensgefühl. Der Druck der Geschäfte ist sehr schön der Seele. Wenn sie entladen ist, spielt sie freier und genießt des Lebens. Elender ist nichts als der behagliche Mensch ohne Arbeit. Das Schönste der Gaben wird ihm Ekel. Und was hat er sich nicht alles aufgebürdet? Kaum war die Genierevolte des 26-Jährigen abgeklungen, übernahm er in Weimar eine Fülle von Ämtern und Aufgaben. Dazu kamen später eine aufwendige und kenntnisreiche Sammlertätigkeit und nicht zuletzt seine schöpferische Vertiefung in die Naturwissenschaften. Goethes Faust, der Gelehrte in seiner verstaubten Studierstube, nimmt sich dagegen armselig aus. Was hat er getan? Was hat er erreicht? Er selbst zieht eine vernichtende Bilanz. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Verzweifelt sieht Faust, dass er seinem Ziel, die Welt in ihrem Zusammenhang zu begreifen, um keinen Schritt näher gekommen ist. Nun will er die Offenbarung der Naturgeheimnisse durch magische Künste erzwingen. Er beschwört den Erdgeist, der die wirkende Kraft alles Lebendigen verkörpert. Wer ruft mir, schreckliches Gesicht? Du hast mich mächtig angezogen, an meiner Sphäre lang gesogen. Und nun? Weh, ich ertrag dich nicht. In Lebensfluten, im Tatensturm, wall ich auf und ab, webe hin und her, Geburt und Grab, ein ewiges Meer, ein wechselnd Weben, ein glühend Leben. So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit und wirke der Gottheit lebendiges Kleid. Der du die weite Welt umschweifst, geschäftiger Geist, wie nah fühl ich mich dir! Du Leist den Geist, den du begreifst, nicht mir. Der alltätige Geist und der untätige Grübler. Größer lässt sich der Gegensatz nicht denken. Die Zurückweisung stürzt Faust in noch tiefere Verzweiflung. Nur der Gedanke an Selbstmord verheißt noch Befreiung. Sich selbst zu töten, erscheint Faust als eine Tat der Manneswürde. Schon sieht er sich zu neuen Sphären reiner Tätigkeit vordringen. Nicht Auslöschung ist das Ziel, sondern die Hoffnung auf ein Entkommen aus Enge und Überdruss. Schon im nächsten Moment ist alles anders. Von draußen tönen Osterchöre und Glockenklang herein. Die Träne quillt, die Erde hat ihn wieder. Da regt sich Menschenliebe, sogar die Liebe Gottes. Und der Grübler versucht bewegt eine neue Übersetzung der Heiligen Schrift. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist. Auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Die Tat? Was lässt den Untätigen, den Unproduktiven, ausgerechnet die Tat beschwören? Und was will Faust nun Großartiges tun? Er will mit seinem Geist das Höchst und Tiefste greifen und, was der ganzen Menschheit zugeteilt ist, in seinem Innern selbst genießen. Es liegt an Fausts tönender Großrednerei, an seiner schwärmerischen Verstiegenheit, dass Mephisto den Vertragspartner unterschätzt. Den schlepp ich durch das wilde Leben, durch flache Unbedeutenheit. Er soll mir zappeln, starren, kleben. Und seiner Unersättlichkeit soll Speis und Trank vor gierigen Lippen schweben. Er wird Erquickung sich umsonst erflehen. Und hätte er sich auch nicht dem Teufel übergeben, er müsste doch zugrunde gehen. Das alles ist eigentlich sehr komisch. Wie die beiden einander missverstehen, die Situationen falsch einschätzen, sich in Täuschung und Selbsttäuschung gefallen. Das Zusammenprallen eines narzisstisch-depressiven mit einem gerissenen Geschäftemacher. Ein Weihespiel? Faust will eine Reise in die totale Welterfahrung. Mephisto bietet die Kavalierstour an, die Kneipe, Gesang und Weiber. Sehr seichte Lebensfluten werden uns dazu gemutet. Dass der erste Teil der Faustdichtung in den Schrecknissen der Gretchen-Tragödie endet, lag kaum in Mephistos Plan, wohl aber an seinem Wirken. Faust taumelt von einer Schuldverstrickung in die nächste, fast ohne tätigen Anteil. Werden wir ihn im zweiten Teil des Dramas auf dem Weg der Taten sehen? Mephisto hat seinen Klienten, wie im Pakt verheißen, in die große Welt geführt, an den Hof des Kaisers. Goethe erläutert: Ich habe in dem Kaiser einen Fürsten darzustellen gesucht, der alle möglichen Eigenschaften hat, sein Land zu verlieren, welches ihm denn auch später wirklich gelingt. Das Wohl des Reiches und seiner Untertanen macht ihm keine Sorge. Er denkt nur an sich und wie er sich von Tag zu Tag mit etwas Neuem amüsiere. Und eines Tages verfällt der Kaiser auf den Wunsch, die schönste Frau der Welt zu sehen, Helena. Faust verspricht es im Vertrauen auf seinen magischen Helfer. Eigentlich ein albernes Unternehmen, doch für Faust die entscheidende Zäsur. Zum ersten Mal muss er selbst aktiv werden. Denn Mephisto erklärt sich für nicht zuständig. Das Heidenvolk geht mich nichts an. Es haust in seiner eigenen Hölle. Doch gibt's ein Mittel. Sprich, und ohne Säumnis. Ungern entdeck ich höheres Geheimnis. Göttinnen thronen her in Einsamkeit. Um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit. Von ihnen sprechen ist Verlegenheit. Die Mütter sind es. Mütter? Schaudert's dich? Die Mütter? Mütter? Es klingt so wunderlich. Das ist es auch. Göttinnen, ungekannt euch Sterblichen, von uns nicht gern genannt. Nach ihrer Wohnung magst ins Tiefste schürfen. Du selbst bist schuld, dass ihrer wir bedürfen. Wohin der Weg? Kein Weg. Ins Unbetretene. Nicht zu Betretende. Ein Weg ans Unerbetene. Nicht zu Erbittende. Bist du bereit? Nicht Schlösser sind, nicht Riegel wegzuschieben. Von Einsamkeiten wirst umhergetrieben. Hast du Begriff von Öd und Einsamkeit? Nur immer zu. Wir wollen es ergründen. In deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. Wir müssen hier nicht enträtseln, was diese Mütter zu bedeuten haben. Uns interessiert die Gemütsbewegung, die sie in Faust hervorrufen. Goethes eigene Auskunft ist eher mager. Ich kann Ihnen nichts weiter verraten, als dass ich beim Plutarch gefunden, dass im griechischen Altertum von Müttern als Gottheiten die Rede gewesen. Dies ist alles, was ich der Überlieferung verdanke. Das Übrige ist meine Erfindung. Ich gebe Ihnen das Manuskript mit nach Hause. Studieren Sie alles wohl und sehen Sie zu, wie Sie zurechtkommen. Hier, diesen Schlüssel nimm. Das kleine Ding? Erst fass ihn an und schätze ihn nicht gering. Er wächst in meiner Hand. Er leuchtet, blitzt. Merkst du nun bald, was man an ihm besitzt? Der Schlüssel wird die rechte Stelle wittern. Folg ihm hinab. Er führt dich zu den Müttern. Den Müttern trifft's mich immer wie ein Schlag. Was ist das Wort, das ich nicht hören mag? Das Wort scheint etwas tief Verdrängtes anzusprechen. Der Begriff Mütter verbindet sich mit Fruchtbarkeit, Gebären, Schutz des Geborenen. Faust hat nicht nur das Kind, das Gretchen geboren und getötet hat, vergessen. Er hat auch kein Werk geschaffen, nichts aus eigener Kreativität hervorgebracht. Verständlich, dass diesen unfruchtbaren Mann vor der Begegnung mit den Müttern schaudert. An dieses Schaudern wird man sich später zu erinnern haben, wenn Faust zum ersten Mal einen Plan entwirft, der ihn zu Tat und Werk führen soll. Er berichtet Mephisto von einer Naturerscheinung, deren Anblick ihn seltsam verstört hat. Der Meeresbrandung. Sie schleicht heran an abertausend Enden, unfruchtbar selbst, Unfruchtbarkeit zu spenden. Nun schwillt's und wächst und rollt und überzieht der wüsten Strecke widerlich Gebiet. Da herrschet Well auf Welle Kraft begeistet, zieht sich zurück und es ist nichts geleistet, was zur Verzweiflung mich beängstigen könnte. Zwecklose Kraft unbändiger Elemente. Im Bild der unablässig anrennenden Wogen scheint Faust die eigene Rastlosigkeit zu erkennen, die nichts bewirkt, die zu nichts führt. Seine Angst und Verzweiflung bei diesem Anblick entspricht dem Grauen vor der Unergiebigkeit des eigenen Daseins. Diese verzweifelte Angst und das Schaudern vor den Müttern haben denselben Ursprung. Die Kraft der Wellen verbraucht sich in einer wüsten Zone der Unfruchtbarkeit. Kein Zufall, dass Faust gerade hier tätig werden möchte. Hier möchte ich kämpfen. Dies möchte ich besiegen. Da fasst ich schnell im Geiste Plan auf Plan. Erlange dir das köstliche Genießen, das herrische Meer vom Ufer auszuschließen, der feuchten Breite Grenzen zu verengen und weit hinein sie in sich selbst zu drängen. Von Schritt zu Schritt wusste ich mir's zu erörtern. Das ist mein Wunsch, den Waage zu befördern. Mephisto weiß auch gleich, was zu tun ist. Es herrscht Krieg. Der junge Kaiser ist in Schwierigkeiten geraten, weil er sich zu wenig ums Regieren gekümmert hat. Sein Reich zerfiel in Anarchie und Faust soll ihm nun helfen, seine Herrschaft wieder zu festigen. So geschieht es. Und Faust kann sich zum Lohn den grenzenlosen Strand als Lehen erbitten. Nun ist er also tätig. In Herrschaft und Eigentum hat er Befriedigung gesucht. Jetzt richtet sich sein maßloser Anspruch auf die Unterwerfung der Natur. Dämme werden gebaut, Kanäle gezogen, ein Palast wird aus dem Boden gestampft. Benachbart seinem riesigen Landbesitz liegt das Gütchen der beiden Alten Philemon und Baucis. Zeit ihres Lebens haben sie hier in ihrer bescheidenen Hütte gelebt. Jetzt werden sie Zeugen des gewaltigen Kolonisierungswerks. Faust ist nun ein mächtiger Herrscher, aber noch immer von Unzufriedenheit gequält. Die beiden Alten, die zur Andacht das Glöckchen läuten, sind ihm ein Dorn im Auge. Mir gibt's im Herzen Stich um Stich. Mir ist's unmöglich zu ertragen. Und wie ich sage, schäme ich mich. Die Alten droben sollten weichen. Die Linden wünscht ich mir zum Sitz. Die wenig Bäume, nicht mein eigen, verderben mir den Weltbesitz. Ist das noch die erhaben strebende Seele? Der Mensch, der Unmögliches begehrt? Wie klein und jämmerlich erscheint uns diese Unduldsamkeit. Die Bescheidenheit der Alten ist bedrohlich für den finster Brütenden, der sich zu gewaltiger Größe aufbläht. Sie müssen beiseite geschafft werden, die lästigen Nachbarn. Mephisto und seine Helfer sorgen für gründliche Erledigung. Die Alten werden umgebracht, die Hütte und die Linden eingeäschert. Faust schiebt die Schuld auf die Magie, die er doch selbst gerufen hat, von der er, wie ein Süchtiger, nicht lassen kann. Noch hab ich mich ins Freie nicht gekämpft. Könnt ich Magie von meinem Pfad entfernen, die Zaubersprüche ganz und gar verlernen, stünd ich, Natur, vor dir ein Mann allein, da wär's der Mühe wert, ein Mensch zu sein. Das war ich sonst, ehe ich's im Düstern suchte, mit Frevelworten mich und die Welt verfluchte. Nun ist die Luft von solchem Spuk so voll, dass niemand weiß, wie er ihn meiden soll. Da nähert sich aus dem Dunkeln eine graue Gestalt und fragt: Hast du die Sorge nie gekannt? Ich bin nur durch die Welt gerannt. Ein jed Gelüst ergriff ich bei den Haaren. Was nicht genügte, ließ ich fahren. Was mir entwischte, ließ ich ziehen. Ich habe nur begehrt und nur vollbracht und abermals gewünscht und so mit Macht mein Leben durchgestürmt. Erst groß und mächtig, nun aber geht es weise, geht's bedächtig. 100 Jahre ist Faust nun alt, nach Goethes Willen. Ein starrer Greis, der an nichts glaubt, den nichts berührt. Weiterschreiten ist seine Devise. Die Sorge, deren Macht er nicht anerkennen will, schlägt ihn mit Blindheit. Noch einmal sammelt er, herrisch einsam, die Kraft seines Willens. Die Nacht scheint tiefer, tief hereinzudringen. Allein im Innern leuchtet helles Licht. Was ich gedacht, ich eil es zu vollbringen. Des Herrn Wort, es gibt Alleingewicht. Vom Lager auf, ihr Knechte! Mann für Mann! Lasst glücklich schauen, was ich kühn ersann. Ergreift das Werkzeug, Schaufel rührt und Spaten. Das Abgesteckte muss sogleich geraten, dass sich das größte Werk vollende. Genügt ein Geist für 1000 Hände. Aber es sind keine Dienstwilligen, die sich im Vorhof des Palasts versammeln. Lemuren sind es, die auf Mephistos Geheiß ein Grab ausheben. Und jetzt, am Rande seines Grabes, entwickelt Faust eine Utopie, die einzige, die ihn ausweisen könnte als einen Menschen, der die Grenzen der Realität im Denken überwindet. Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet, alles schon errungen, den faulen Pfuhl auch abzuziehen. Das Letzte wäre das höchst Errungene. Eröffne ich Räume vielen Millionen. Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss Und so verbringt, umrungen von Gefahr, hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. Solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Zum Augenblicke dürft ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Erdetagen nicht in Äonen untergehen. Aber diese Vision verhallt im Missverstehen Mephistos und im Eifer der geknechteten Lemuren. Fausts Leben endet in Täuschung und Selbsttäuschung. Hat Goethe es so gemeint? Oder hat er wirklich gesagt, Fausts Rettung werde durch eine immer höhere und reinere Tätigkeit bis ans Ende verdient, wie uns Eckermann überliefert? Eine schöne Beschäftigung ist es, das Leben Goethes anhand seiner Porträts an sich vorüberziehen zu lassen. In der Jugend das leuchtende Auge, die hohe Stirn, der schlanke, geschmeidige Körper. Und im Alter? Wie gepanzert steht er vor uns auf den Gemälden und Zeichnungen von Buri, Meyer, Schmeller. Die Hände auf dem Rücken ineinander gelegt, den Kopf würdevoll im Nacken gestützt, noch immer das klare Auge. Stilisiert zum Denkmal. Ein Mann, der seine Schwächen als Format verbrämte, der als Selbstbeherrschung bestaunen ließ, dass er Gefühle kaum noch an sich heranließ. Ein Dichter, der nur noch bewundert, verehrt wurde. Wie hätte er es sich leisten können, gegen sein eigenes Bild zu leben? Nie hat er sich anders als diszipliniert geäußert, wollen wir der Stimme seines Nachruhms Eckermann glauben. Die Briefe, konzentrierte Geistigkeit, bereits der Nachwelt zugedacht. Aber in seiner Dichtung sprühen Witz, Spott, Selbstironie. Da kontert er souverän mit der Stimme Mephistos, wenn sich die Erhabenheit Fausts gar zu hoch versteigt. Warum überhören wir im brillanten Hohn des Widersachers seinen Autor? Goethe hat seine Interpreten in die Irre geführt, indem er sich zu seinem Werk immer nur zu äußern pflegte, wie Faust persönlich. Die spöttische Klugheit seiner Kritik delegierte er an sein Werk. Kennst du den Faust? Den Doktor? Meinen Knecht. Fürwahr, er dient euch auf besondere Weise. Nicht irdisch ist es Tontrank noch Speise. Ihn treibt die Gärung in die Ferne. Er ist sich seiner Tollheit halb bewusst. Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust. Und alle Nähe und alle Ferne befriedigt nicht die tief bewegte Brust.